Welches Geräusch meint ihr? Ja, mach doch mal ein Stöhngeräusch. So. Nein. Was denn? Noch gekichter, noch übler. Nein. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Ich stell dir voll, Scheiße, hat einen Orgasmus. Warte mal.